Die Mosaikwandgemälde mit den Bildnissen von herausragenden Menschen von Baekdusan wurden in verschiedenen Einheiten errichtet. Die Mosaikwandgemälde mit den Bildern von Kim Il-sung und Kim Jong-il, die große Heimat, und wir werden sie als Sonne des Juche ewig verehren, wurden im Vereinigten Wärmekraftwerk Bukchang und in der Blockfabrik Pyongyang eingeweiht. Ein Mosaikwandgemälde mit dem Bildnis von Kim Jong-il, der die Abteilung für Mehlkuchen mit Fleisch- und Gemüsezutaten vor Ort anleitet, wurde in der Lebensmittelfabrik Kumsong errichtet. Die Einweihungsfeiern fanden in den betreffenden Einheiten statt.